lokacin makida ake mun sauya tambaya tambayan bikin da ya wuce biki ya yi wuce an goze ran saya sai jire kun yayi yorawa kuma mata yin barci mata yin kirci ni dai ba ni da burin cin yakin gaggawa Queen.